gros c'est une bête, et mon taille, si c'est vrai, yeah. Quand une side, yeah. Et mon spade, yeah. Tout me l'aide, yeah. C'est fait sexe, et c'est gagne, yeah. Gros c'est une bête, et mon taille, si c'est vrai, yeah. Quand une side, yeah. Et mon spade, yeah. Tout me l'aide, yeah. Yeah. Young Hundu Vice. Nur gut da, Jackie Glas auf Eis. Lauf in der Stadt rum, siehst du all den Neid. Kachis Neffen rum, in dem Mini-Kleid. Potte verdoppeln, läuft alles von selbst. Poppe die Bottles, ich trinke wie ein Held. Poppe die Bottles, ich baller mit Geld. Poppe die Bottles, was kostet die Welt? Und sie will Sex, doch schick sie weg. Und sie will Sex, ja doch Kachis schick dich weg. Sie will Sex, es wird geil, ja. Kosten bad, ja. Im Hotel, ja. Schick sie weg, ja. Keine Zeit, ja. Ich muss weiter. Tut mir leid, ja. Sie will Sex, es wird geil, ja. Guck's im Bett, ja. Im Hotel, schick sie weg, ja. Keine Zeit, ja. Ich muss weiter. Tut mir leid, ja. Baby, du weißt, bei den Nasen Löcher, sie sind weiß, ja. Farbe drinnen in das Bright. Beine sind gespreizt. Sieh wie das ich bleib. Baby, baby, ja du musst verstehen. Baby, baby, ja du musst jetzt gehen. Ich will lila, lila Scheine zählen. Lila, lila, lila, lila. Sie will Sex, es wird geil, ja. Kurs im Bett, ja. Im Hotel, ja. Schick sie weg, ja. Keine Zeit, ja. Ich muss weiter, tut mir leid, ja. Sie will Sex,